Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. Another day has come. Ein neuer Tag hat begonnen. We are in verse 3 from John 13. Wir sind in Vers 3 von Johannes 13. In the Passion Translation. In der Passion-Übersetzung. Now, Jesus was fully aware that the Father had placed all things under his control. Jesus war sich aber völlig bewusst, dass der Vater alles unter seine Kontrolle gestellt hatte. For he had come from God and was about to go back to be with him. Denn er war von Gott gekommen und war im Begriff, wieder zu ihm zurückzukehren. This is an interesting verse. Das ist ein interessanter Vers. Jesus knew that the Father had placed everything in his hands or under his control. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hände gelegt hatte, also unter seine Kontrolle. That's why he could be in peace. Deshalb konnte er im Frieden sein. That's why he did not have to freak out. Deshalb musste er nicht in Panik geraten. And that's why he did not have to fight. Und deshalb musste er nicht kämpfen. Think about this. Denk darüber nach. Peter took his sword and fought to defend Jesus. Petrus nahm sein Schwert, um Jesus zu verteidigen. And Jesus said, no. Und Jesus sagte, nein. Put your sword away. Steck dein Schwert weg. How could Jesus face death so calm? Wie konnte Jesus mit solcher Ruhe dem Tod ins Auge blicken? You know, the Bible says when Jesus went to the cross, die Bibel sagt, als Jesus ans Kreuz ging, he was like a lamb that did not open his mouth. War er wie ein Lamm, das seinen Mund nicht auftat. I mean, how can you face death calmly? Ich meine, wie kann man seelenruhig dem Tod ins Auge schauen? Unless you know that everything is just fine. Indem du weißt, dass alles okay ist. Do you know, even at the time of his death, selbst in der Stunde seines Todes, Jesus said, if I want to, I can ask my Father and he will give me many angels. Sagte Jesus, wenn ich wollte, könnte ich meinen Vater bitten und er würde mir viele Engel schicken. And they will save me. Die würden mich retten. But I don't want to. Aber das möchte ich nicht. Do you know people who always fight the circumstances all the time? Weißt du, Leute, die ständig gegen ihre Umstände ankämpfen. And many times in the eyes of the world they look like great strong people. Und oftmals in den Augen der Welt wie gute, starke Menschen erscheinen. I'm not sure if they really are. Weiß ich nicht, ob sie das wirklich sind. And I tell you why. Und ich sage dir warum. If you know the authority that you have, wenn du um die Autorität weißt, die du hast, you can be calm, you don't have to fight for it. Dann kannst du ruhig sein und musst nicht dafür kämpfen. See, Jesus knew everything was under his control and yet he never used that power for his own purpose. Jesus wusste, dass alles unter seiner Kontrolle ist und trotzdem nutzte er diese Macht nicht für seine eigenen Zwecke. Think about this. Denk darüber nach. Jesus could have said, everything is under my control, I'm gonna fight all the enemies. Jesus hätte sagen können, alles ist unter meiner Kontrolle, ich werde all die Feinde bekämpfen. He said, no, that's not how I live my life. Aber er sagte, nein, so lebe ich nicht. Because everything is in control, I will not use that authority. Weil alles unter meiner Kontrolle ist, werde ich diese Autorität nicht nutzen. For my own selfish desires. Für meine eigenen selbstzentrierten Wünsche. That's why he said in the Garden of Gethsemane. Deshalb sagte er im Garten Gethsemane. I wish this cup could go by me. I wish this cup, ukalisi, bojimi basa. Ich wünschte, dieser Kelch könnte an mir vorübergehen. But then he said, not my will, but your will be done. Aber dann sagte er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Think about this. Denk darüber nach. Jesus had all authority and yet he never abused it. Jesus hatte alle Autorität, dennoch missbrauchte er sie nie. This is the example that we need to learn from. Von diesem Beispiel müssen wir lernen. Not abuse the authority that God has given to us. Nicht die Autorität zu missbrauchen, die Gott uns gegeben hat. Serve in humility. In Demut dienen. Love intensely. Ernsthaft lieben. Even when there is enemies all around us. Selbst wenn überall um uns herum Feinde sind. You see, he knew he was about to go back to the Father. Siehst du, er wusste, dass er zum Vater zurückgeht. So he didn't have to fight to hold on to his control. Also musste er nicht kämpfen, um an seiner Kontrolle festzuhalten. Look what he did in the very next verse. Schau, was er direkt im nächsten Vers tut. So he got up from the meal and he took off his outer robe and he took a towel and wrapped it around his waist. Da stand er vom Mahl auf, zog sein Obergewand aus, nahm ein Tuch und wickelte es um seine Hüfte. You know, we read this just like a story. Oh, how sweet! Jesus washed the feet of his disciples. Wir lesen das einfach als eine Geschichte. Oh, wie toll! Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. But that's only partially true. Aber das ist nur zum Teil wahr. You know, I've said many times. Ich habe schon so oft gesagt. Unless we learn to read the New Testament, especially in the context of its history. Wenn wir nicht lernen, besonders das Neue Testament in seinem geschichtlichen Kontext zu lesen, there are many things we will not understand. Werden wir vieles nicht verstehen. For Jesus to wash the feet of his disciples was one thing. Für Jesus war es eine Sache, die Füße seiner Jünger zu waschen. But for Jesus to take his coat off and put this a towel around his waist was a different thing. Aber eine ganz andere war es, sein Obergewand auszuziehen und ein Handtuch um seine Hüfte zu binden. Because what he did now was the work of a slave. Denn was er nun tat, war die Arbeit eines Sklaven. You know, there are different types of slaves in the Jewish culture. In der jüdischen Kultur gab es verschiedene Arten von Sklaven. They had slaves that had a high position. Es gab Sklaven, die eine hohe Position hatten. They would take care of the master's business. Und sich um die Geschäfte ihres Herrn kümmerten. So they were still slaves. They still belonged to the master. Sie waren immer noch Sklaven und gehörten ihren Herren. But they were slaves that have earned the trust of their master. Doch sie hatten sich das Vertrauen ihres Herrn verdient. So they were allowed to take care of the business. Daher war es ihnen erlaubt, sich um dessen Geschäfte zu kümmern. But there were a different kind of slaves. Doch es gab andere Arten von Sklaven. Slaves that worked on the field. Sklaven, die auf dem Feld arbeiteten. Slaves that fixed the meals. Sklaven, die das Essen kochten. These were different slaves. Das waren andere Sklaven. But then there was another kind of slave. Aber es gab noch eine weitere Art. Remember, the people walked around barefoot usually, or with sandals at the best. Denk daran, die Leute damals liefen oft barfuß herum. Oder bestenfalls mit Sandalen. And they walked long, dirty roads. Und sie gingen viel auf schmutzigen Straßen. So when they came to the house of somebody, their feet were very, very dirty. Wenn sie also zu jemandem nach Hause kamen, waren ihre Füße sehr dreckig. So usually every household that was a little good household. Jeder einigermaßen gut situierte Haushalt. They always had this type of slaves. Hatte also diese Art Sklaven. Slaves that do nothing else but wash the feet of the guests. Sklaven, die nichts anderes taten, als die Füße der Gäste zu waschen. Now this was considered a very low job. Es war eine sehr niedrige Art. This kind of slave, he was not allowed to serve the master by looking after his business. Diese Sklaven durften ihren Herrn nicht dienen, indem sie sich um seine Geschäfte kümmerten. He was the lowest of the slaves. Es waren die geringsten der Sklaven. Jesus made himself the lowest of the slaves. Jesus machte sich selbst zum geringsten aller Sklaven. Do you remember we said in the beginning? Erinnerst du dich, was wir zu Beginn sagten? That Jesus wanted to show the full measure of his love. Dass Jesus das vollkommene Maß seiner Liebe zeigen wollte. Love that doesn't serve is not love. Liebe, die nicht dient, ist keine Liebe. See, Jesus made himself to the very lowest of the servants to demonstrate his full measure of love. Jesus machte sich also zum geringsten aller Diener, um seine vollkommene Liebe zu demonstrieren. So here's my question. Hier ist also meine Frage. Do you say to the Lord, I love you without serving him? Sagst du zum Herrn, ich liebe dich, ohne ihm zu dienen? Do you say to people, hey, I love you, but then you're not willing to really serve? Sagst du zu Menschen, hey, ich liebe dich, ohne wirklich dienen zu wollen? You see, this is not true love. Das ist keine echte Liebe. True love will always serve the others. Wahre Liebe wird immer den anderen dienen. Let's learn to love and let's learn to serve. Lasst uns lernen zu lieben und lasst uns lernen zu dienen. I will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.